Die Zeitung Rodong-Sinmun vom 28. Oktober brachte den Beitrag eines Kommentators mit dem Titel »Die Wahrheit über die Anti-Defolker-Sanktionen der USA und ihrer Handlanger«. Im Beitrag hieß es: Angesichts der hochentwickelten Atomstreitkräfte der Defolker reden heute die USA und das südkoreanische Bakun-Regime lauthals von den härtesten Sanktionen. Aber die Defolker hält es für eine absurde Klage der Dummen. Der Atomtest, der Testschuss der ballistischen Rakete und der Satellitenstart der Defolker, die die feindseligen Kräfte einschließlich der USA problematisieren, sind die Sachen, die die sogenannten entwickelten Länder, vor allem die Mitglieder des UNO-Sicherheitsrates, seit langem wetteifernd durchgeführt haben. Wenn sich die USA und das südkoreanische Bakun-Regime der Tendenz der Zeit zuwider weiterhin für die Anti-Defolker-Sanktionen, die ihren Selbstuntergang beschleunigen, einsetzen, würde es zu ihrer völligen Verwüstung und ihrem endgültigen Untergang führen.